egyenesen jelentkezünk egy Szapporo-menti titkos szamuráj laktanyából, ahol a német válogatottat Rudi Völler igazítja el a kamerunai mérkőzés előtt, és egyben néhány szóval értékeli az írek elleni teljesítményt is. Nagyon tessék figyelni, német ajkulak számára lesz igazából érdekes, ezt most kivételesen nem fogom szinkron fordítani. Indul a felvétel. Ja, was war denn das, Leute? Was war denn das? Scheiße war das! Nix! Also, pass mal auf, Arschlöcher! Maschinen seid ihr! Morgen gegen die Nigge. Da werdet ihr zuschlagen! Ihr werdet sie zerrissen! Ja, nichts da! Also, Taktik folgendes. Carsten, Janke, geht in die Mitte. Nix, Flinte! Nix, do! Ganz kräftig! Die Affen wegtreten! Nigge abschlagen und Tor! Nix da, ja? Ich werde den Ziegen nicht spielen lassen. Oliver kann, ja? Von hinten. Alle Mann nach vorne schicken. Blitzkrieg. Die Nigger werden hier nichts zu suchen haben, ja? Wir werden die Nigger vernichten, ja? Alle zurück nach Afrika. Scheiß Niggeraffen.